Heute Nachmittag senden wir in einer Hörspielfassung von Bernd Meller das verlorene Ich von Felix von Mendelssohn. Das Thema des Stückes ist eine Gehirntransplantation und die Folgen dieses weitreichenden Eingriffs für die menschliche Existenz. Der Arzt und langjährige Universitätsprofessor Felix von Mendelssohn lässt seine Erzählung natürlich in der Zukunft spielen. Die Regie führt Otto Düben. Die feuchte Hitze, die von Süden ins Land kam, aus dem Golf von Mexiko, war unerträglich. Die Silhouette der Stadt zitterte im Dunst, wirkte aus der Ferne wie Holzklötze eines spielenden Kindes, verwandelte sich aber zur unmenschlichen Bedrohung, je mehr sich Camden Payne ihr näherte. Er fürchtete sich vor diesem ersten Zusammentreffen mit seinem Freund, der nun schon 4 Monate in der neurochirurgischen Klinik im Tiefschlaf lag. Die Operation, die erste ihrer Art, war zwar überraschend gut gelungen, aber Camden hatten von Tag zu Tag größere Zweifel an der Richtigkeit seiner Entscheidung befallen. Denn, wie die Dinge lagen, Camden Payne war derjenige gewesen, der die Zustimmung zu diesem Eingriff gegeben hatte. Die Reaktion der Öffentlichkeit auf diese erste Gehirntransplantation war gespalten. Sie reichte von begeistertem Lob für die genialen Ärzte, die bis dahin für unmöglich Gehaltenes gewagt und gewonnen hatten, bis zu wütender Ablehnung. Das möglicherweise Inhumane dieses Eingriffs begann man erst langsam zu begreifen. Der Anruf von Professor Raymond Hall, dem für Operation und Nachbehandlung verantwortlichen Chefarzt, hatte ihn gestern Abend erreicht. Jetzt brauchen wir Sie, Camden. Morgen oder übermorgen werden wir Mark Cross aus seinem Tiefschlaf wecken und mit der neuen Wirklichkeit konfrontieren. Camden bog in den Zubringer zum Klinikum ein und versuchte sich zu erinnern, wie alles angefangen hatte an einem der letzten Märztage. Ich glaube, ich habe die einzig denkbare Lösung, Camden. Weg von der Glaskasten-Metallarchitektur des 20. Jahrhunderts. Studenten sind kommunikative, zukunftsbesessene junge Menschen. Eine internationale Universität muss ein Forum der Begegnung sein, muss menschliche Züge tragen. Ich skizziere mal hier vom Campus mit breiten Stufen auf einen weitläufigen Hof. Ja, ja, der gute alte Marktplatz von einst mit Kopfsteinpflaster, Bänken, Brunnen. Und das? Das ist ein Podest für Straßenmusik. Ah, wo du am liebsten selber spielen würdest. Um wenigstens gelegentlich Mamas Enttäuschung darüber zu dämpfen, dass ich mich nicht für die Musik entschieden habe wie sie. Also ich schlage vor, du zeichnest, ich setze es um in Konstruktion und Statik. Und vom Computer lassen wir Materialbedarf, Zeiten und Kosten ausrechnen. Gut. Rufen wir den 16-Stunden-Tag aus. Nein. Ja, kommt nicht so skeptisch. Ich sehe vielleicht zart aus neben dir, aber meine Konstitution ist zäh wie die einer Katze. Apropos Katze, ich habe tierischen Hunger. Oh ja, ist eine gute Idee. Wir lassen uns was raufbringen. Mhm. Hallo? Freund Titus! Na, wo steckt die denn? Ach, wir haben die Zeit total verschwitzt. Es ist Mittagspause, das Büro ist leer. Ja, ich laufe selbst runter. Ja, du hast mich schon 5-mal in den letzten Tagen eingeladen, jetzt bin ich dran. Wie üblich, Hamburger, Chips, Limo. Ja. Träum nicht von mittelalterlichen Gassen, wenn du eine moderne, 4-spurige Schnellstraße überquerst. Und du reißt die Fenster auf. Lass die herrliche Frühlingsluft daran. Ach ja. Mein Gott, was ist passiert? wenn ich einen fremden Scheck einlösen soll. Ich kann mir nicht helfen. Ich denke immer, der ist vielleicht nicht gedeckt. Hm. Du mit deinem Supermarktkassierer-Tick. Das ist wie ein Zwang, John. Verzeih. Mein Scheck ist okay. Merkt ihr das, Rita? Wenn ich dir überhaupt für meinen Anteil an dem uralten Schrottwagen 2000 bezahle, dann ist das weiß Gott genug. Trennung von Bett, Tisch und Auto. Nach 3 Jahren Liebe. Sauber wie ein Schnitt mit dem Skalpell. Da wird ein Schalter frei. Guten Tag. Tag. Sie haben Ihre Unterschrift vergessen. Oh, tut mir leid. Johnson. Johnson sieht krakelig aus, aber womit andere Leute den Stift festhalten. Der oberste Teil vom Zeigefinger ist mir schon vor Jahren abgesäbelt worden. Ich bin nämlich vom Bau. Ja, wenn Sie Musiker wären, hätte er sich umschulen lassen müssen. Kann man das als Linkshänder? Aber die Kelle, die schwinge ich Ihnen auch mit 9,5, wenn man so sagen darf. Spaßeshalber, mit links. Hier Ihre Nummer. Sie werden aufgerufen. Oh, danke. Ganz schön lecker, die Kleine. Alter Casanova. Dabei, ich mag dich. Immer noch. Sag nur ein einziges Wort. Ich werde mich hüten. Wir haben unseren Kram säuberlich auseinanderdividiert. Sogar den Fernseher und den Wellensittich habe ich dir gelassen. Meine Vereinsfreunde kannst du sowieso nie leiden. Und jetzt kassier den Zaster, Rita. Was wollen denn die beiden? Hey, die ziehen sich Strumpfmasken über. Die haben ja Pistolen. Überfall! Überfall! Alle auf dem Boden. Keine Bewegung. Mach das geht auch für dich. Mach bloß keinen Scheiß. Sülz nicht rum, Mann. Von wegen? Hinlegen oder streit. Die ehrlichen, anständigen Menschen das Geld abnehmen. Mit mir nichts. Oh. Sind Sie verletzt, Mr. Blutstermauge? Sag doch was, George. Legen wir nach Sofa. Es muss ja gleich ein Arzt kommen. Machen Sie seinen Arm frei und setzen Sie den Tropf an. Rufen Sie die Klinik, sofort Notoperation vorbereiten. John, Liebster, er hat dich am Kopf gebrochen. Hallo, Klinik St. Vincent. Bereiten Sie sofort Notoperation vor. Fahren Sie Notaufnahme E. Verstanden, danke. Übrigens, junge Frau, die Polizei hat die Täter geschnappt. Sie können stolz auf Ihren Mann sein. John ist nicht mein Mann. Wir haben uns gerade getrennt. Oh Gott, wenn ich bloß nicht auf diesen Scheck bestanden hätte. Herr Professor Hall, mein Freund liegt jetzt schon 36 Stunden bei Ihnen. Wann werden Sie operieren? Wie lange kann man denn warten? Wir konnten uns noch nicht zu einem Eingriff entschließen, aber wir haben seinen Zustand stabilisiert. Kann ich mit ihm sprechen? Wissen Sie, Mr. Payne, es ist da in einer anderen Klinik ein Ereignis eingetreten, das zu gewissem Optimismus Anlass geben könnte. Bei uns laufen im Moment die Drähte heiß. Sie beantworten meine Frage nicht. Kann ich Mark sprechen? Sprechen? Nun ja, in gewisser Weise. Wie soll ich Ihnen das erklären? Was soll das heißen, in gewisser Weise? Nun ja, die Lippen sind sehr deformiert. Sie versagen den Dienst, verstehen Sie? Wir versuchen, die Worte elektronisch gewissermaßen zu entzerren, zu verdeutlichen. Auf diese Weise können Sie ihn vielleicht verstehen. Wann? Kommen Sie heute Nachmittag um 6 Uhr in die Klinik. Ich glaube, ich habe einen Unfall gehabt. Ich muss einen Unfall gehabt haben. Einen schweren Unfall, wie mir Professor Hall mitgeteilt hat. Ich kann nicht sehen. Ja, ich erkenne seine Stimme. So einigermaßen. Können Sie die Gehirnströme in Worte umsetzen? Nein, das ist utopisch und wird wohl nie gelingen. Aber wir können die Modulation entzerren, wie ich Ihnen schon andeutete. Auf diese Weise haben wir alles aufgezeichnet, was Ihr Freund seit seiner Einlieferung gedacht hat? Nein, zu sagen versucht hat. Es handelt sich durchaus um einen echten Dialog. Dialog? Was antworten Sie ihm? Wir machen deutlich, auf umgekehrtem Weg, wie es um ihn steht. Und? Absolut hoffnungslos? Normalerweise ja. Beide Beine, der linke Arm zermalmt. Man müsste amputieren. Dazu die massiven inneren Blutungen, die wir zwar temporär gestoppt haben, aber eine Operation scheint kaum möglich. So viel ich von Medizin verstehe. Der Oszillator zeigt doch an, dass sein Kreislauf stabil ist. Mithilfe der Herz-Lungen-Maschine und weil sein Körper unterkühlt ist. Ja, was denn? Ist er klinisch tot, wie Sie das bezeichnen? Schon seit Jahren gilt in der Medizin, dass wir einen Menschen erst dann als tot ansehen, wenn seine Hirnströme völlig erloschen sind. Ich begreife nicht, was Sie von mir wollen. Hören Sie bitte selbst, was Ihr Freund uns zu verstehen gegeben hat. Sie sehen, Mr. Payne, Ihr Freund ist nicht tot. Er ist er selbst, er existiert. Ich weiß nicht, was ich erwidern soll. Ich bin so bestürzt. Entschuldigen Sie. Natürlich kann er die Folgen einer Organverpflanzung in diesem Zustand nicht absehen. Er missversteht sie auch, muss sie missverstehen, weil es dafür keine Vorbilder gibt. Er hat Ihnen die letzte Entscheidung überlassen. Mir? Das kann ich nicht. Nein, nein. Ich möchte Ihnen die Situation in unserer Klinik schildern. Wir wären bereit. Wir haben uns seit 4 Jahren systematisch auf eine Operation dieser Art vorbereitet. Wir, das ist ein Team von über 50 Männern und Frauen, Operationspersonal, Spezialisten aller Art, Psychologen, Mediziner verschiedenster Fachrichtungen. Alle warten auf Ihr Wort, Mr. Payne. Irgendjemand muss bei allem Risiko, das übrigens jede Operation mit sich bringt, der Erste sein. Ich soll eine Entscheidung treffen über Leben und Tod? Nein, über eine Operation. Auch der Spender ist vorhanden. Ein gesunder, kräftiger Mann, etwas jünger als Ihr Freund, vor wenigen Stunden mit dem Hubschrauber eingeflogen. Ein körperlich gesunder, junger Mann, nur sein Gehirn wurde vor wenigen Stunden bei einem Bankraub und durch den Schuss des Räubers hoffnungslos zerstört. Auch von seinen Angehörigen liegt die Einwilligung für eine Organspende vor. Seine Verlobte ist ebenfalls einverstanden, was vom rechtlichen Standpunkt her zwar irrelevant, aber immerhin nicht unwichtig ist. Spende? Ja, wer ist denn da der Spender? Sie wollen das Gehirn von Mark mit dem Körper eines anderen... Sie haben Ihren Freund gehört. Wie gesagt, es wäre absurd, Ihren Freund als tot anzusehen. Das Gehirn muss den Ausschlag geben und das des anderen hat keine Überlebenschance. Aber eine Transplantation, wie andere auch, wenn wir Persönlichkeit, Verstand, Geist, Charakter, all das, was einen Menschen unverwechselbar prägt, als das Entscheidende betrachten. Freilich wäre so ein Eingriff der erste Versuch seiner Art, wobei wir Chancen und Risiken genau zu überblicken glauben. Und wenn ich meine Zustimmung würde gäbe, ersetzt, was durch den Unfall zerstört worden ist, nicht mehr und nicht weniger. Bei dem Spender ist jede Rettungsmöglichkeit nach dem heutigen Stand der Medizin ausgeschlossen. Könnte Mark weiterleben, wie bisher? Als kreativer, als glücklicher Mensch? Persönliches Glück kann die Medizin niemals garantieren. Aber wenn Gesundheit überhaupt erst Voraussetzung für Glück ist, dann sollten Sie in dieser Richtung unbesorgt sein. Die wichtigste Voraussetzung ist bei Mark vorhanden, ein absolut klarer Verstand. Sein Gehirn. Sein individuelles, unwiederbringliches Ich. Und was geschieht hinterher, vorausgesetzt, dass alles glückt? Wir haben Pläne für die Rehabilitation ausgearbeitet. Hier ist der Entwurf für eine Checkliste. Aber das sind ja mehrere hundert Seiten. Es wird auch viele Monate dauern. Und er ist dann ein anderer Mensch? Wir erleben ihn vielleicht als eine neue Person, aber das wäre nur der äußerliche Eindruck auf uns. Mark in der Uniform eines anderen. Mr. Payne, wir haben kein Recht, unsere Sicht in den Vordergrund zu stellen, obwohl diese Art der Anpassung an die Umwelt vermutlich das größte Problem sein wird. Wer hat sich hier wem anzupassen? Jedenfalls benötigen wir dazu die Hilfe des Menschen, der ihm am nächsten steht, und das sind Sie. Ich kann das alles nicht übersehen. Wir haben seit Jahren auf diese Konstellation gewartet. Lassen Sie unsere Arbeit nicht umsonst gewesen sein. Denken Sie auch an den Fortschritt für die Menschheit. Ich hoffe, Mark wird mich niemals verfluchen, wenn ich zustimme. Wollen Sie ihn noch einmal selbst hören? Also? Ja? Ja. Mark, Freund, es ist zu deinem Besten. Zu deinem Besten. Während Camden Payne seinen Wagen in der Tiefgarage der Universitätsklinik abstellte, gingen ihm diese Worte von damals immer wieder durch den Sinn. Es ist zu deinem Besten, Mark, zu deinem Besten. Jetzt, nach 4 Monaten, würde sich herausstellen, ob er recht behalten hatte. Oder nicht. Unwillkürlich wurden seine Schritte langsamer, wurden schwerer, fast unschlüssig. Als sich die Glastür im Vestibül der Klinik vor ihm öffnete, wäre er am liebsten stehen geblieben oder gar umgekehrt. Aber da hatte ihn schon die elektronische Kamera erfasst. Der Computer identifizierte ihn und stellte die Verbindung zum Vorzimmer des Direktors her. Er sah seinen Namen aufleuchten und erkannte auf dem Monitor die Sekretärin, die ihn mit routinierter Freundlichkeit anlächelte. Professor Hall ist noch in einer Besprechung, aber Sie können dabei sein, Mr. Payne. Zimmer 4081, 40. Stock. Wenn Sie bitte den Lift benutzen wollen, den mit dem Pfeil in Orange. Danke. Verstanden. Das Symposium über Folgen und Aussichten unseres Eingriffs, meine Damen und Herren, wobei ich nochmals die faktischen Abläufe rekapitulieren darf, lagen uns die Einwilligungen am späten Abend des 16. März vor, seitens des Patienten Kors durch eigene mündliche Vollmacht, in Gegenwart von Zeugen auf Tonband festgehalten, rechtsgültig delegiert auf Mr. Camden Payne, den ich übrigens hier herzlich begrüßen darf. Von Seiten des Baufacharbeiters Jonathan Hill, dessen Eltern und zusätzlich der Verlobten, die mit größter Anteilnahme unsere Bemühungen verfolgt und unterstützt haben. Noch in der gleichen Nacht wurden die Schädel der Patienten geöffnet und die intakte Hirnmasse des Markus Cross von ihren Nerven- und Gefäßverbindungen gelöst und zunächst in einem speziellen Kühlverfahren konserviert. Während ein zweites Team gleichzeitig den Schädel des Jonathan Hill von den völlig zerfetzten Hirnresten säuberte. Etwa 8 Stunden später konnten wir, nach eingehenden Funktionsprüfungen, dem gesunden Hirn des Patienten Cross nach Verpflanzung in den Schädel des Spenders Hill die Koordinierung sämtlicher Körperfunktionen anvertrauen. Dessen linkes Auge bei der Schießerei in der Bank leider zerstört, mussten wir durch ein gläsernes ersetzen. Ich möchte da etwas sagen. Ja, bitte, Herr Doktor. Für den Juristen ergibt sich da sofort das Problem der Identität mit dem rechtlichen Wesen dieser neuen Persönlichkeit. Oder, wenn ich es so ausdrücken darf, nach der juristischen Natur dieser neu begründeten Humaneinheit aus Geist und Körper verschiedener Provenienz. Medizinisch, also naturwissenschaftlich praktisch, handelt es sich um keine neue Persönlichkeit. Kein Homo Compositus? Kein Monster aller Frankenstein? Nein, eben nicht. Obwohl die Boulevardpresse diesen diffamierenden Ausdruck wiederholt benutzt hat. Und dabei ist auch von der juristischen Seite her eindeutig geklärt, dass es sich um ein normales Spenderverhältnis handelt. Wer spendet hier? Dem der Begriff der geistigen Steuerung einer Persönlichkeit durch das Gehirn zugrunde liegt. Ich stelle deswegen fest, mein Patient war und ist eindeutig der Architekt Markus Cross und niemand anders. Was wohl auch den Gesetzen der Logik entspricht, der Geist beherrscht den Körper und nicht umgekehrt. Man kann sich zwar einen Leib ohne Seele vorstellen. Also einen Toten, eine Leiche. Und doch kaum einen Geist ohne Leiblichkeit, ohne Gehirn, das vermittels seiner anatomischen und physiologischen Funktion den Körper erst steuert. Seit 1980 werden in der ganzen Welt nach deutschem Vorbild die Fingerabdrücke in maschinenlesbare Ausweise kodiert. Als von Geburt an unveränderliche Kennzeichen eines Menschen. Auch die Deutschen haben damals lernen müssen, allenfalls die unveränderlichen Kennzeichen eines seiner Finger. Nach dieser Definition handelt es sich bei Ihrem Patienten um den Bauarbeiter John Hill. Einspruch. Die Bank hat ihm als Dank für seinen tapferen Einsatz bei dem Überfall eine Summe von $50,000 ausgesetzt. Das Geld wurde seinen gesetzlichen Erben ausbezahlt, da er unverheiratet war, seinen Eltern. Aus diesem erbrechtlichen Vorgang kann man nur den Schluss ziehen, dass er tot ist. In der Tat wäre es absurd, Markus Cross, der mit dem Vorfall nicht das Geringste zu tun hatte, ja weder mental noch körperlich anwesend war, in den Genuss dieser Summe kommen zu lassen. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ich bin ein alter Landarzt. Ich beurteile die Menschen, die in meine Praxis kommen, zunächst mal nach ihrem äußeren Eindruck. Wenn Ihr Patient, werter Kollege, was ich ihm und Ihnen wünsche, möglichst bald eine Erholungsreise antreten will, wird er kaum umhin können, sich für einen neuen Reisepass ein neues Foto besorgen zu müssen. Natürlich, das ist es. Man könnte den Effekt eines solchen Trivialvorgangs hochtrabend umschreiben als den herkömmlichen Versuch, die Identität und damit die Persönlichkeit eines Staatsbürgers aufgrund optischer Signale verbindlich festzuhalten. Oder simpel direkt, der Kerl da, der da vor mir steht, ist der Bauarbeiter Hill und niemand sonst. Entschuldigen Sie, ich habe meinen Freund noch nicht sehen können. Ich bin gerade erst eingetroffen. Die erste Begegnung wird gleich anschließend stattfinden. Ja, für mich kann kein Zweifel daran bestehen, dass erst die Qualität der geistigen Kommunikation endgültigen Aufschluss geben wird. Wenn sie nur annähernd so sein wird wie früher. Wenn ich den Verstand, die Intelligenz, das Gemüt meines Freundes so wiederfinde, wie ich es kenne, dann kann selbst eine total veränderte äußere Erscheinung keinen Zweifel daran aufkommen lassen, wer mein Gegenüber ist. Sie geben mir das Stichwort. Bei diesen theoretischen Spitzfindigkeiten wird außer Acht gelassen, dass es allein auf die psychische Identität ankommt. Ändern wir nicht alle dauernd unsere äußere Erscheinung, wie die Schlange, die sich 7-mal häutet, in jeder Phase des Lebens, Vom Säugling zur Jugend, vom Mannesalter bis in die schrumpfende Greisenhaftigkeit unserer letzten Lebensphase. Ohne auch nur eine Minute lang unser eigentliches Ego zu verlieren. Genau so verhält es sich hier. Ich würde mich glücklich schätzen, meine Damen und Herren, wenn wir uns auf ein Ergebnis einigen könnten. Als Alibi für Sie? Verbindlich für die Behörden, oder was? Sie wollen wohl wissen, wem Sie Ihre gesalzene Arztrechnung schicken können. Die Kosten der Operation und der monatelangen Nachbehandlung sind so hoch, ich darf Ihnen verraten, über 25 Millionen, dass sie nur aus einer eigens eingerichteten Stiftung bestritten werden können. Aber zurück zu meiner Frage. Ich bin mir bewusst, dass dies keine Abstimmung sein kann, allenfalls ein Meinungstest unter Fachleuten. Aber vielleicht könnten diejenigen den Arm heben, die mit mir der Ansicht sind, dass die Persönlichkeit unseres Patienten nur die des Architekten Markus Kross sein kann und niemand sonst. Keine Gegenmeinung. Danke. Auch keine Enthaltung. Trotz einiger schwerer Bedenken, Professor. Ich freue mich, dass wir uns über diesen wichtigen Punkt geeinigt haben. Camden hatte schon vor Tagen begonnen, sich mit Hilfe von Fotos und Unterhaltungen mit den Eltern Jonathan Hills eine, wie er glaubte, deutliche Vorstellung von dem weder unattraktiven noch uninteressanten, aber doch recht einfachen Bauarbeiter zu verschaffen. Als er das Krankenzimmer betrat, in dem Mark in der allerletzten, der sogenannten biologisch-natürlichen Phase des Dauerschlafes lag, sah er im Dämmerlicht zunächst nur ein bleiches Gesicht mit geschlossenen Augen unter umfangreicher Bandagierung. Gleichwohl erschreckte ihn sofort sein offensichtlicher Mangel an Vorstellungskraft. Was er sah, genügte, um ihn aus der Fassung zu bringen. Die nah beieinander stehenden Augen mit den ausgeprägten, buschigen, blonden Brauen. Nicht erwartet hatte er auch die kurze Nase und den aufgewölbten Mund, wobei sich ihm sofort die platte Assoziation von sinnlichen Lippen fast zwanghaft mitteilte. Verstört hatte er sich von der Aufsichtsschwester auf den Gang führen lassen. Er hätte die junge Frau, die an einem Fenster stand und auf ihn zu warten schien, nicht bemerkt, wenn sie nicht nach kurzem Zögern auf ihn zugegangen wäre. Entschuldigen Sie, Mr. Payne. Ich bin Rita Bancroft. Ach, die Verlobte von Jonathan Hill. Ja, wir hatten uns gerade kurz vor seinem Tod getrennt. Ich weiß nicht mal, ob meine Einwilligung zu der Operation juristisch gültig war. Das würde jetzt auch nichts mehr ändern. Für den Professor und vermutlich für Sie zähle ich wohl kaum zu den Personen, die auch nur das Geringste mit der Rehabilitation von von Markus Kross zu tun haben könnten. Aber Sie verstehen, dass ich gerne wissen möchte, wie es ihm geht. Ja, noch schläft er. Man hat mir zu verstehen gegeben, dass er in wenigen Stunden aufwachen wird. Wie sieht er aus? Wie auf den Fotos, die Johns Eltern Ihnen gegeben haben? Etwa. Annähernd. Ach, wie auf diesen? Ja, Sie können sich doch denken, dass mein Wissen um Mark und um sein Aussehen mich jetzt gewissermaßen im Stich lässt. Schauen Sie es an, bitte. Warum machen Sie es mir so schwer? Es ist doch nur eine Bitte. Ja. Da besteht schon eine gewisse Ähnlichkeit. Das letzte Bild von uns gemeinsam. Von einer kleinen Reise ans Meer. Weihnachten. Er hat einen schönen, kräftigen Körper. Und Ihr Freund Mark sieht jetzt aus wie mein John. Ich will es wirklich nicht komplizieren. Dann geben Sie mir noch mal das Foto. Jonathan legt seine linke Hand auf Ihre Schulter. Ist das eine optische Täuschung oder fehlt ihm der halbe Zeigefinger? Er ist mal in eine Maschine geraten. Das ist ja... Was sagen Sie? Das ist ja grauenhaft. Wollen wir uns nicht... Ich meine, wenn Sie gestatten... Falls Sie mich nicht für aufdringlich halten, in die Cafeteria setzen? Bitte. Ich weiß nicht, ob Sie mich überhaupt verstehen. Auch mich hat das damals irgendwie schockiert, als ich zum ersten Mal seinen kaputten Finger sah, bei mir an der Kasse. Er hatte Schwierigkeiten, die Geldscheine richtig zurückzustecken. Der Finger wirkte wie brutal abgehackt, fast schamlos rot, nackt. Die Hände eines Arbeiters, kräftig. Kurze Daumen, ungeschlacht. Ja, mit hässlichen, breiten Fingernägeln. Das lässt sich wohl bei einem körperlich arbeitenden Menschen nicht verhindern. Ich dachte, der wird nie einen Ring tragen können. Bis ich später gespürt habe, dass seine Hände genauso gut imstande sind, zärtliche Gefühle auszudrücken. Die eines Künstlers. Wollen Sie das sagen? Obwohl ich einen solchen Menschen nie kennengelernt habe. Ist er so einer gewesen, Ihr Freund Mark? Ach, gewesen? Ist. Wahrscheinlich bin ich die Einzige, die immer wieder die Frage stellen wird, ist er es wirklich? Die Einzige, für die er Jonathan Hill bleiben wird. Ich glaube, Sie wissen nicht, was Sie damit aussprechen. Nochmals. Entschuldigung. Erzählen Sie mir von ihm. Ja. Mark war ein vorzüglicher Klavierspieler. Sohn eines feinsinnigen, vielleicht etwas weltfremden Architekten und einer französischen Mutter, Cellistin, zu ihrer Zeit recht bekannt. Ich habe mich vorhin so erschrocken. Wegen des Fingers? Weil mir auf einmal bewusst wurde, dass die früher so ausgewogene Harmonie durch das Fehlen einer winzigen Fingerkuppe womöglich die erprobte Einheit eines ganzen Menschen zerstören könnte. Tun Sie Mark damit nicht Unrecht, wenn Sie nur auf eine Eigenschaft reduzieren? Vielleicht sein Anschlag war, wer den Zeichenstift geführt hat, mit einer eigentümlich lockeren Sicherheit. Aber das müsste sich doch alles wieder einstellen. Mit den Händen eines Bauarbeiters? Das klingt so abwertend. Ich wollte Sie nicht verletzen. Und nicht ihn, einen Toten. War er verheiratet? Nein. Er ist so ganz in seinem Beruf, in der Musik aufgegangen. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Haben ihn denn die Frauen enttäuscht? Darüber habe ich nie nachgedacht. Vielleicht war seine Mutterbindung zu stark. Das begreife ich nicht. Sicher hat es nicht an Befreiungsversuchen seinerseits gefehlt. Also das verstehe ich wirklich nicht. Mark wollte ganz und gar nur er selbst sein. Doch endeten diese Befreiungsversuche meistens mit Tränen. Nein, da war John ganz anders. Auf dem musste man ständig ein Auge haben, dass sie nicht eine andere kassierte. Na, am Ende ist es dann doch passiert. Vielleicht war er nicht imstande, seine Gefühle auszuleben. Er war distanziert, kühl, aber auch wieder liebevoll. Merken Sie eigentlich, dass jetzt Sie die ganze Zeit in der Vergangenheitsform von ihm gesprochen haben? Ist das wahr? Denken Sie sich nicht zu viel dabei. Auch Sie müssen sich erst an die neuen Umstände gewöhnen. Konnte Ihr Freund lachen? Nicht oft. Doch wenn, dann intensiv, herzerfrischend. Zum Beispiel, wenn ihm eine Klavierpassage besonders glücklich gelungen war. Wenn Sie zugehört hätten, wie er manchmal mit seiner Mutter und seiner Schwester musiziert hat. Nicht, dass Sie glauben, John sei ein grober Kerl gewesen. Er ist lieb und behutsam mit mir umgegangen. Vielleicht nicht so sehr mit Worten, aber in seinen Gedanken, Gesten. In dem, was zwischen zwei Menschen vorgeht, ohne dass es ausgesprochen wird. Wissen Sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass Mark einen besseren und schöneren Körper auf der ganzen Welt hätte finden können als den von John. Ich möchte Mark sehen dürfen. Ich weiß, dass er gar nichts dabei wird empfinden können. Während ich in ihm nur einen einzigen Menschen sehen kann. Den, der neben mir gestorben ist. Und nun irgendwie wieder lebendig geworden ist. Es kam die mit Bangen erwartete Stunde des Erwachens. Der Augenblick, in dem der neue Markus Cross sich seiner selbst bewusst werden sollte. Während des Tiefschlafs war die Spannung im gesamten abgesperrten Flügel der Klinik von Tag zu Tag gestiegen. Zwar ließ sich an den Reflexprüfungen der Augenlider, der Haut und der bekannten Nervenpunkte seit langem ablesen, dass der Patient lebensfähig sein würde. Damit war indes nicht die wichtigere Frage beantwortet: Würde er auch geistig, gedanklich und körperlich in Leid und Freud, wie die Floskel lautet, ein Mensch, ein voll empfindungsfähiges, humanes Wesen sein, wie du und ich? Schon der Anfang war überaus ermutigend. Mark lag zunächst mehrere Stunden lang fast regungslos auf dem Rücken. Aber sein Blick, zunächst starr und suchend, wie bei einem Säugling, der fixieren lernt, wurde zunehmend erfüllter, ausdrucksstärker. Bald registrierte man die ersten rührend hilflosen Versuche, die Lippen zu bewegen, dann die Glieder, ihnen sinnvolle Zuordnungen zu geben. Am dritten Tag reagierte er auf Anruf mit Wendungen des Kopfes, doch gab es sichtlich noch Schwierigkeiten mit den Stimmbändern. Sie schienen nur schwer gehorchen zu wollen. Doch mit jedem dieser Ereignisse wuchs in Camden die Freude. Er spürte ein geradezu aufwallendes Glücksgefühl, weil die sinnliche Kommunikation mit dem Freund von Stunde zu Stunde besser funktionierte. Ja, danke. Professor Hall bittet Sie in sein Arbeitszimmer. Können wir Mark allein lassen? Er steht unter ständiger Beobachtung. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Erst jetzt können wir wirklich ruhigen Gewissens behaupten, alles ist gelungen. Hinter Ihren Worten höre ich ein Aber. Ja und nein. Mark hat sie erkannt. Er ist ansprechbar. Alles andere wird sich ergeben. Schauen Sie bitte durch die Jalousien auf den Hof. Ein paar riesige Laster. Jetzt, mitten in der Nacht? Ich brauche Ihre Hilfe, Kempten. Das sind Aufnahmewagen von zwei Fernsehanstalten. Haben Sie die etwa eingeladen? Ich musste es tun. Glauben Sie mir, ich konnte wirklich nicht ausweichen. Der Druck war zu groß, auch sind wir, verzeihen Sie bitte, im Verzug mit unserem angekündigten Zeitplan. Zeitplan? Naja, in unserem Projekt stecken 25 Millionen öffentlicher Mittel. Sie wissen, dass draußen mit jedem Tag stärkere Einwände gegen unsere Arbeit laut werden. Unsere Gegner haben den Kongress veranlasst, in der nächsten Woche ein Hearing abzuhalten. Einige Abgeordnete zweifeln. Da lesen Sie die Zeitungsartikel an dem immer wilder ausufernden angeblichen medizinischen Fortschritt. Bitte. Und hier nach anfänglicher Euphorie schlägt die Stimmung im Lande um. Sehen Sie sich das an. Und der Gipfel, man will auf die Gefahren immer umfangreicherer Organverpflanzungen aufmerksam machen. Was für ein Unsinn. Und letztlich was für ein Anschlag auf die Freiheit der Wissenschaft. Was habe ich damit zu tun? Naja, verstehen Sie meine Ungeduld. Wir müssen Ihren Freund zu irgendeiner Reaktion bringen, und zwar so bald wie möglich. Tja, aber wie denn? Er sollte ein paar Worte sagen, damit man sieht, dass sich der Aufwand gelohnt hat, dass der Eingriff erfolgreich war. Er kann doch kein Interview geben. Im Krankenzimmer sind Kameras und Mikrofone postiert. Der historische Moment könnte festgehalten werden. Und ich soll ihn herbeiführen? Noch heute Nacht. Ich stelle mir vor, Sie treten vor die Kameras, um den Reportern zu verkünden. Der nächste Freund des Patienten Cross, Camden Payne, ist soeben eine halbe Stunde nach Mitternacht direkt vom Krankenbett seines Freundes Mark Cross zu uns hier auf den Gang gekommen. Bitte, Mr. Payne. Ja. Wir haben miteinander geredet. Sie haben miteinander geredet. Was waren seine ersten Worte? Können wir die Zuspielung aus dem Monitorraum der Klinik abfahren? Ist du da? Cam. Bist du das? Cam. Das ist der Beweis, der Millionen Menschen in aller Welt deutlich macht, dass die Medizin abermals eine Schranke niedergerissen hat. Professor Hall, bitte. Die erste Gehirntransplantation war ein Erfolg. Alle Skeptiker sind in ihre Schranken verwiesen. Ein Mensch, der sonst seit Monaten tot wäre, der Architekt Markus Cross, ist im Leben erhalten geblieben in voller geistiger und körperlicher Frische. Ich bekomme soeben ein Zeichen. Die zweite Zuspielung. Mark hat noch etwas gesagt. Richtig, hier haben wir ihn voll im Bild. Wo ist meine Mutter? Sie wird zu dir kommen, sobald die Ärzte es zulassen. Ich hab es gewusst. John lebt. Unser Sohn ist nicht tot. Das ist ein Irrtum, Mutter. Er ist es nicht. Sie haben doch seinen Namen genannt. Mark Cross. Ich habe ihn ganz deutlich gesehen. Und er hat zuerst nach mir verlangt. Nach seiner Mutter. Du hast ihn doch auch erkannt, Rita. Gewiss. Ja und nein. Einer Mutter kann man nichts vormachen. Hör mir gut zu, Mutter. Wir haben den armen John vor 4 Monaten begraben. Dann ist es nicht gewesen. Ihr habt das Geld der Bank angenommen. Wir haben es geerbt, Mutter, weil John tot ist. Nein, ich glaube es nicht. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Vielleicht hat es sich Gott anders überlegt und ihn uns zurückgegeben. Bei Gott im Herrn ist nichts unmöglich. Du meinst eine Auferstehung? Das ist so grausam. Das ist unmenschlich. Mr. Payne? Schwester? Sie dürfen reinkommen. Mr. Cross hat seine kranken gymnastischen Übungen beendet. Ja, danke. Ach, Cam. Was für ein wunderbarer Tag. Ich habe alle Tests bestanden. Die Lungenkapazität ist schon besser als erwartet. Die Muskulatur der Beine, der Arme, schau, dieser Bizeps. Als Junge habe ich von sowas geträumt. Jetzt kriege ich ihn gewissermaßen geschenkt. Du fühlst dich großartig. Ach, wie neu geboren. Was ja im wörtlichen Sinne zuträfe. Du hast dich mit deinem Körper vertraut gemacht? Ja, die Inspektion ist zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Wenn man mal von dem Glasauge absieht. Der Professor hat mich darauf hingewiesen, dass das Gesichtsfeld etwas eingeschränkt bleiben wird. Aber für einen notorischen Führerscheinmuffel ist so ein Gebrechen ja nicht lebenswichtig. Was will man mehr? In einer gewissen anderen Hinsicht könnte man sogar sagen, dass ich mich verbessert habe. Und das wäre? Naja, es ließe sich leichter darüber reden, wenn du eine Frau wärst. Vergiss es, es war dumm von mir, Kenton, entschuldige. Es war privat, vielleicht war ich verführt von der jetzt etwas anderen äußeren Hülle. Aber wenn man in der merkwürdigen, fast einzigartigen Lage ist, dass man sich selbst kennenlernen, ja, ganz neu erfahren muss, geschieht es zwangsläufig, dass man Vergleiche zieht, Wahrnehmungen macht. Ja. Falls es dir unangenehm ist, ich denke auch, die Ärzte haben diesen Punkt vermutlich zu wenig Bedeutung beigemessen. Naja, egal, ich habe mir eben allerlei durch den Kopf gehen lassen. Ich denke, ich fange mein Leben am besten wieder da an, wo ich damals aufgehört habe. Ja, gut, du. Der Architektenwettbewerb für die neue lateinische Universität in Peoria. Du hast weitergemacht. Ja, ich wusste, dass du fragen würdest. Hier sind die Pläne. Ich habe mal umgesetzt, was dir eingefallen war. Mit deinem Genie und meiner schottischen Veranlagung für das Ökonomische. Komm, halt mal bitte die linke Seite. Warum? Na, weil das Papier fast 2 Meter breit ist und entrollt werden muss. Wieso? Leg's doch einfach auf den Tisch. Der ist zu klein. Na, komm, nimm mal die Hand aus der Tasche. Nein. Aber komm doch mal. Ich habe mich entschlossen, meine linke Hand in der Tasche zu behalten. Kempten, als ich meine linke Hand zum ersten Mal gesehen habe, ist mir schlecht geworden. Ich hatte einen Ohnmachtsanfall. Professor Hall hat das überhaupt nicht begriffen. Komm, setz dich. Beruhige dich. Natürlich, es gibt Salonmusikstücke von Lanner, Toselli, auch von Schubert, wo man nichts merken würde. Aber die Trios von Beethoven, von Brahms, von Bartok, die Mutter so geliebt hat, ich werde sie nie wieder spielen können. Deine Mutter hat mir versichert. Du hast mit Mama darüber gesprochen, bevor ich es ihr hätte sagen können? Ja, am Telefon. Ich fühlte mich dazu berechtigt, weil ich schließlich eine gewisse Verantwortung für deine Rehabilitation habe. Sie hat mir versichert, dass man die Partitur nur geringfügig zu verändern braucht. Sie hat hinzugefügt, dass so etwas Ähnliches auch andere Musiker nicht ernstlich beeinträchtigt hat. Tschaikowski zum Beispiel. Oder Eddie Nye. Das hat Mama gesagt. Ja, dann werde ich vielleicht auch wieder zeichnen können wie vorher. Komm. Oder? Ja, komm. Willst du nicht hinlegen? Ja. Ja. Aber ich helfe dir. Danke. Das geht schon. Die Ärzte und Psychologen, die haben für mich eine dicke Checkliste aufgestellt. Wie bei den Astronauten. Der lange Weg des Markus Cross aus dem Reich der Toten zurück auf die Erde. Und heute waren die Nummern 211 bis 214 dran. Für die nächste Woche steht der Punkt 257 an. Das ist wie bei den Dressurprogrammen weißer Versuchsrappen. Oder falls das schöner klingt, bei den Pawlowschen Hunden. Und was ist bitte Punkt 257? Vorsichtige erste Begegnungen mit den nächsten Angehörigen. Es fragt sich nur, wer wem vorsichtig angenähert werden soll. Irgendwann muss das sein. Darunter verstehen diese Seelenmasseure nicht nur Mama, sondern auch diejenige, die diesen Körper geboren hat, in dem sich dank des Fortschritts der Medizin derzeit meine Seele befindet. Ich rede von einer gewissen Mrs. Eileen Hill. Sie ist die Ehefrau des pensionierten Busfahrers Jack Matthew Hill. Das ist ein mir vollkommen unbekannter Mann, der mich jetzt womöglich für seinen Sohn hält und gewisse Ansprüche stellen könnte. Findest du das nicht furchtbar komisch? Ich weiß nicht. Nein. Du, das sind Realitäten, mit denen wir fertig werden müssen. Mit denen ich fertig werden muss. Ich stelle mir beispielsweise vor, dieser Jonathan Hill hätte eine attraktive Schwester. Hat er nicht. Das ist nur ein Bruder. Ja, ich würde mit ihr schlafen. Ist das Inzest? Oder nicht? Campen, ich weigere mich kategorisch, mich von irgendjemandem umarmen zu lassen. Auch nicht von alten Damen, die sich einbilden, meine Mütter zu sein. Hast du mich verstanden, ja? Bitte. Punkt 257 bleibt gestrichen, ja? Gut, ich werde es gleich Professor Hall nahelegen. Vorhin. Vorhin sprachen wir über einen gewissen Körperteil. Ja, das fehlende Glied. Nein, das Gegenteil, mein Lieber. Ich habe nämlich gehört, dass dieser Arbeiter eine Verlobte hatte. Ja, ja. Rita Bancroft, Kassiererin in einem Supermarkt. Das ist richtig. Möglicherweise ist es doch empfehlenswert, sie in die Rehabilitation mit einzubeziehen. Jedenfalls in einer bestimmten Hinsicht. Ich verstehe nicht ganz. Obwohl, sie würde dich gern kennenlernen. Campen. Bitte gib mir einen Rat. Es ist alles so verwirrend für mich. Du, sicher ist das zu viel auf einmal. Halte einen ausgiebigen Mittagsschlaf. Heute Abend machen wir unseren ersten gemeinsamen Ausgang. Nach draußen. Da, im Park. Schau mal durchs Fenster. Das ist ein prächtiges Spätsommerwetter. Es ist ein Tag wie Seide. Vorhin habe ich mich so einzigartig gefühlt. Plötzlich ist alles zusammengefallen. Kartenhaus. Ein Windstoß. Im Gartenpavillon jederzeit für Sie zugänglich und könnte körperliches und geistiges Bewegungstraining und zwanglos und zu harmonischer Konkurrenz bringen. Was wissen Sie von Harmonie? Es war meine Idee, Mark. Das habe ich vermutet. Wollen wir spazieren gehen? Komm, gib mir deinen Arm. Was habt ihr nur aus mir gemacht? Professor Hall und seine Ärzte genießen den Triumph. Ich missgönne sie ihnen nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Wie darf ich das verstehen? Es gibt Dinge, die der Verstand erreichen kann, die Vernunft aber verbieten sollte. Dinge, die machbar sind, die aber nicht gemacht werden dürften. Wir beide, ja, als Architekten. Wir könnten ein perfektes Haus entwerfen, aus Glas, schallisoliert gegen jedes Geräusch der Außenwelt. Vom energieökonomischen Standpunkt aus ideal. Aber wer möchte darin wohnen wollen? In der Vergangenheit bis heute hat man allzu oft und viel zu leichtfertig etwas Fortschritt genannt, was in Wahrheit überheblich war. Frevelhafte Menschenverachtung. Du bist niedergeschlagen. Der Weg, den du gehen musst, ist überaus schwierig. Einmalig. Ja, vielleicht sogar erstmalig. Aber gerade du wirst die Kraft dazu haben. Dir ist vermutlich kaum entgangen, dass ich nicht mal die Akkorde und Tonleitern korrekt schaffe. Die Finger dieses fremden Mannes verweigern meinem Herrn den nötigen Gehorsam. Ich habe mir von Professor Hall erklären lassen, dass nach dem gewaltigen physischen Schock... Was, wenn es auch mit anderen Funktionen so zugeht? Wenn sein Auge unempfänglich ist für die Schönheiten, mit denen ich bisher gelebt habe? Wenn seine Ohren nichts bei dem empfinden, was mir vorher so viel bedeutet hat? Eine vollendete Tonharmonie. Der begehrte Klang einer geliebten Stimme. Dein Körper war durch diesen Eingriff einem großen Schock ausgesetzt. Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, Depressionen, ja, Frustration sind ganz natürlich. Alle 2 Stunden Infusionen, alle 4 Stunden intravenöse Spritzen, alle 8 Stunden subkutane Depots mit kombinierten Aufbaustoffen, das nennst du natürlich. Es ist die permanente Hölle. Um es dir genau zu sagen, Cam, es hat meine Persönlichkeit verändert. Das müsstest du längst gemerkt haben. Du bist zu ungeduldig, Mark. Du musst manches, ja womöglich allzu vieles, neu lernen. Denk daran, nur die Errungenschaften unserer Zeit haben dir diese Chance überhaupt eröffnet. Ich erinnere mich, wie mich meine Mutter im Alter von 8 Jahren mal auf den Karneval mitgeschleppt hat. Sie hatte mich als Clown verkleidet. Oh, wie bist du süß, hat sie immer wieder gerufen. Kommt hier, Jolie, mon petit. Aber das Kostüm passte mir nicht. Ja, und? Da war es zu lang, hier zu kurz, die Schuhe zu groß, der Hut saß schief. Aber das ist das Merkmal eines Clowns. Genauso wie jetzt. Sieh mich doch an. Mark, du trägst einen maßgeschneiderten Anzug nach der neuesten Mode. Du wirkst eher stattlicher, männlicher als vorher. Ja, willst du mich nicht verstehen? Mein Leib und meine Seele, die passen nicht mehr zusammen. Dieser fremde Körper ist nur das Clownsgewand meines verloren gegangenen Ichs. Begreifst du das? Ich bin keine Einheit mehr. Ich bin nicht mehr in Harmonie mit mir selbst. Ich weiß zwar, wie alles zugegangen ist, aber was hilft mir dieses Wissen? Nein, nein, nein, nein, nein, Cam. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Entschuldige. Entschuldige. Ja, ich werde versuchen, mich anzupassen. Vielleicht gelingt es ja tatsächlich. Dank der Intelligenz, die du mir zubilligst. Damit du siehst und hörst, dass ich mir alle Mühe gebe. Die Bedeutung der Worte seines Freundes nicht sofort und gewiss nicht völlig erfasst hatte, verflogen dennoch mit ihnen fast alle Illusionen. Mark würde nicht mehr der gleiche, der Freund von früher sein können. Die glückhafte Zusammenarbeit würde nicht wiederkehren. Vielleicht würde er seinen Beruf nicht mehr ausüben, sich stattdessen ganz und gar zurückziehen und nur noch seinen Grübeleien hingeben wollen. Und er selbst, Camden, würde Zeit seines Lebens die Verantwortung dafür tragen. Sein Freund war ja eher ein passiver, kontemplativer, sanguinischer Mensch gewesen, kein Kämpfer. Das furchtbare Experiment hätte man vielleicht einem Charakter wie ihm, Camden Payne, zumuten dürfen, niemals aber Marcus Cross. Bei diesen Gedanken erfasste Camden eine Traurigkeit, die ihn unfähig machte, an irgendetwas anderes zu denken. Er setzte sich auf die Bank vor dem Pavillon. Erst nach Minuten merkte er, dass das Klavierspiel aufgehört hatte. Er hörte Stimmen und sah, dass sich Mark, wie es schien, angeregt mit einer jungen Frau unterhielt. Miss Bancroft? Sie hat mir zu trinken gebracht. Zu trinken? Tee, Fruchtsaft, was Sie wollen. Auch für Sie. Sie arbeitet hier. Rita, nicht wahr? Seit heute. Es ist nicht besonders interessant in einem Supermarkt in einem Arbeiterviertel. Draußen am Eingang der Klinik hängt ein Schild, Hilfspersonal wird jederzeit eingestellt. Wie Sie sehen, man hat mich gleich genommen. Was sagt Professor Hall dazu? Und die Psychologen? Sie sind ja nun nicht der liebe Gott, obwohl Sie ihn tüchtig ins Handwerk gepfuscht haben. Ich hatte Ihnen doch erklärt, dass ich ihn gern sehen wollte. Ja, wogegen wohl nichts einzuwenden ist. So habe ich es nicht gemeint. Wenn du es als angenehm empfindest, dann... Ja, Rita ist nicht besonders musikalisch, wie sie mir gestanden hat. Von klassischer Musik versteht sie nichts. Wenn Sie mich fragen, er spielt fabelhaft. Ich habe davon früher eine uralte Schallplatte, Liberace. Merk auf, Campton, worauf es ankommt, wie man auf andere wirkt, wie der Schatten fällt, den man wirft. Ich werde jetzt viel solider in der von dir gepriesenen Wirklichkeit stehen. Schau auf meine Füße. Vielleicht wird mir Rita ja auch helfen, meine Körperbewegungen zu üben. Das Spiel der Hände zu verbessern. Die sie ja genauer kennen durfte als ich selbst. Dann die Zunge. Die Lippenbewegungen. Ich habe ihm geraten, immer vor dem Spiegel. Und ich werde kontrollieren, ob alles stimmt. Fingerübungen, Cam. Nicht nur mit Bleistift und Zirkel. Deine Worte klingen ziemlich grimmig. Es ist alles Spiel auf Erden. Frei nach Verdi. Ich Spieler und Spielzeug in einem. Entschuldigung, ich muss zu meiner Arbeit. Gehen Sie, schöne Frau. Aber kommen Sie zurück. Wenn du meine Meinung hören willst, die Begegnung mit Miss Bancroft... Auch wenn sie eigenmächtig herbeigeführt hat, könnte ja durchaus positiv sein. Ja, das hoffe ich, Ken. Ich muss ja versuchen, auch in seinen Penis hineinzuwachsen. Mark. Ich weiß, über sexuelle Dinge haben wir nie gesprochen. Wir waren immer so durchgeistigt. Dabei ist es die natürlichste Sache von der Welt. Ja. Dieser John muss ein guter Liebhaber gewesen sein. Professor Hall und seine Ärzte sollen auf der nächsten Pressekonferenz unbedingt über weitere Fortschritte berichten können. Die Öffentlichkeit interessiert sich ja besonders für die menschlichen Dinge am Rande, für, wie hast du es genannt? Die natürlichste Sache der Welt. In den folgenden Tagen wirkte Mark verändert. zum Positiven, wie der Professor fand, während Camden ein Gefühl steigender Beunruhigung nicht unterdrücken konnte. Auch nicht, als Mark selbst auf den Vollzug von Punkt 257 der Checkliste drängte, also nach der Begegnung mit den Familien verlangte. Camden riet, nichts zu überstürzen. Er wunderte sich, als man ihm erwiderte, dass man deswegen das Ereignis im Park stattfinden lassen wolle. Der biete größere Bewegungsfreiheit, so die Psychologen, während das Krankenzimmer womöglich eine peinliche, eine gezwungene Stimmung aufkommen lassen könne. Ich wollte dich abholen. Du machst einen entschlossenen Eindruck, was könnte man sagen, gelöst. Das ist ein Kompliment, das ich dir nicht zurückgeben kann. Lampenfieber? Das wäre wohl kaum das richtige Wort für diese Situation. Ich wüsste kein passenderes, wenn man vor die Scheinwerfer der Weltöffentlichkeit tritt. Moment mal, was soll das heißen? Für die 25 Millionen, die ich inzwischen gekostet habe, muss ich Professor Hall ein bisschen gefällig sein. Willst du damit sagen, dass alles arrangiert worden ist? Ein paar Minuten en famille, im Park, wie bei der königlichen Familie, wenn sie das Fernsehen huldvoll empfängt. Ich verbiete dir, bei so einer entwürdigenden Show mitzumachen. Komm, stell dich nicht so an. Der Professor braucht sein Medienspektakel. Die Leute verlangen danach. Gib mir deinen Arm. Wir müssen Harmonie ausstrahlen. Harmonie ist überhaupt das Wichtigste auf der Welt. Wir werden ihren kläglichen Rest bald vollends verspielt haben. Bitte hier, Mark, in die Mitte. Kamera läuft. Du musst mir soufflieren, Cam. Ja. Ich habe die Fotos zwar immer wieder studiert. Punkt 247a mitsamt allen Erläuterungen. Aber ich will niemanden coram publico beleidigen, indem ich ihn nicht korrekt identifiziere. Sie gestatten, wenn ich die Vorstellung übernehme. Kommen Sie, Fred. Wer zum Teufel ist Fred? Ich bin Johns Bruder, Fred Hill, Verkäufer für Elektroartikel. Bin sehr froh, Sie endlich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Ich wünsche Ihnen alles Gute und... Nochmal einen Händedruck für die Kamera. Ja, danke. Und jetzt Mrs. Cross, bitte. Maman. C'est moi, Mark. Erkennst du mich? Oh, mein Lieber. Was hast du durchmachen müssen? Die Leidensfähigkeit des Menschen ist grenzenlos. Das hast du mir nach dem Tod von Papa einmal anvertraut. Bitte, Umarmung. Ja, sehr gut. Danke. Danke. Und diese kleine, dicke Alte mit dem gutmütig ratlosen Waschfrauengesicht. Das kann nur sein. Reiß dich zusammen, sag ihr ein gutes Wort. Mrs. Hill, ich verdanke Ihnen alles. Fast könnte man sagen, ich bin Ihr Fleisch und Blut. Alles so schwierig und schwer zu begreifen. Sie kennen mich ja gar nicht. Mir aber... Ja, mir ist so, als kenne ich Sie. Ach Gott, es tut mir alles so leid. Ich wollte Sie nicht kränken. Ich würde Sie so gern anfassen, darf ich? Doch, ich muss einfach... Ich muss Sie umarmen. Sie sind ja mein Junge, so wie ich Sie hier sehe. Gewiss, Mrs. Hill, besten Dank. Nun, Ihr Mann. Hill, Johns Vater. Wie geht es Ihnen? Danke, gut, es freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Gott. Nun, Mark, Ihre Schwester brauche ich ja nicht vorzustellen. Ach, Schwesterchen. Ich weiß, du erkennst mich. Auch in dieser Verkleidung, als Clown. Als der große Zampano der Mediziner. Clown? Campton wird es dir bald erklären. Das klingt nicht sehr hoffnungsvoll. Gut siehst du aus. Hier gut. Vielleicht ein längerer Kuss für die Geschwister. Danke. Du zitterst dir, Schwesterchen. Danke. Und jetzt Mr. Campton Payne, der zuverlässige Freund, der unermüdliche Helfer. Na, deine Hand, Freund. Ich drücke sie beidhändig. Du siehst, ich überwinde meine Komplexe und traue mich, delegierter Hand in aller Öffentlichkeit aus der Tasche zu nehmen. Du gefällst mir gar nicht, Mark. Lächeln, sag Cheese. Ja, und noch einmal. Und jetzt shake hands mit unserem begabten Professor. Danke. Danke. Danke, meine Damen und Herren. Jetzt wollen wir uns in den Pavillon begeben. Wenn es nicht zu anstrengend für Sie ist, Marco. obgleich ich als Arzt wohl den kleinen Auftritt verantworten kann. Mr. Koss wird uns eine akustische Probe seines völlig wiederhergestellten Könnens geben. Miss Bancroft, bitte reichen Sie den Damen und Herren jetzt vielleicht ein paar Erfrischungen. Wenn Sie selbst anfangen wollen, Herr Professor. Hast du tatsächlich deine Zustimmung gegeben zu dieser makabren Posse? Spieler und Spielzeug in einem, mein Freund. Warum nicht? Rita, ein Glas Champagner, bitte. Dürfen Sie denn? Vor der Kamera macht sich das immer gut. Stoßen Sie an mit mir. Auf Ihre vollständige Genesung. Mark, unser inzwischen berühmtester Patient, wobei jetzt schon abzusehen ist, dass er nicht mehr lange unter uns weilen wird, hat mir versprochen, eine kleine Melodie zu spielen, seiner Mutter zu ehren, die ihm dieses Musikstück vor über 30 Jahren beigebracht hat. Marks Mutter sah müde und verzweifelt aus. Sie konnte ihre Tränen kaum zurückhalten. Camden spürte, wie sich während des Klavierspiels zwischen ihr und ihrem Sohn eine Art Brücke bildete, des sich gegenseitig Verstehen und Verzeihens. Vielleicht ein Kreis, der sich schloss. Jedenfalls eine beunruhigende Art der Übereinstimmung, die, wie er schmerzlich fühlte, all die Vorstellungen und Bemühungen der vergangenen Monate mit einem Schlag in dieser Woge von Peinlichkeit untergehen ließ. Camden erkannte, dass alles Theorie geblieben war, dass die Wirklichkeit völlig verfehlt worden war. Er beobachtete seinen Freund genau. Er ahnte dessen Aufbegehren, seinen Ausbruch, ja, man müsste sagen, seinen Ausstieg. Gespielt, aber Sie haben ein Auto? Ja, gleich da drüben. Ich will nie wieder in dieses Leichenhaus. Fahren Sie mich hier weg, Rita. Kommen Sie schnell. Und wohin, Mark? Es ist mir egal. Zu mir? Das sind 20 Kilometer durch die ganze Stadt. Ich habe noch den Schlüssel von meinem Büro. Da wird uns niemand vermuten. Heute ist Samstag. Da ist kein Mensch da. Wenn du es so willst. Und jetzt? Rita. Wer bin ich? Du bist Mark. Ich werde dir helfen. Mit mir zusammen kannst du dich vielleicht wiederfinden. Ich will, dass du mich liebst. Ja. Ich weiß, was du meinst. Es ist meine letzte Chance. Oh, John. Rita, ich werde runtergehen und uns was zu essen holen. Hamburger, Fritten, Eis? Ich habe keinen Hunger. Öffne die Fenster. Es ist so ein wunderbarer Herbsttag. Auf NDR 3 hörten Sie in einer Hörspielfassung von Bernd Meller das verlorene Ich von Felix von Mendelssohn. Es sprachen Erzähler Christian Brückner, Kempton, Peter Roggisch. Markus Cross, Simon Rühhack. Professor Ryman Hall, Thomas Holzmann. Rita Bancroft, Annette Kreft. Johns Mutter, Käthe Jenicke. Johns Vater, Alwin Joachim Meyer. Marks Mutter, Marlies Schönau. Anne Bell, Katrin Schönermark. Außerdem wirkten mit Michael Habeck, Ingeborg Schönder, Stefan Born, Michael Schwarzmeier, Doris Jensen und andere. Regie führte Otto Düben. Das war auf NDR 3 eine Produktion des Bayerischen Rundfunks.